Andacht vom 20.04.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete. Wahre Freiheit. Ich stand heute früh auf und verbrachte Zeit mit Jesus. Ich fragte ihn, was ich lesen sollte in der Bibel. Ich habe die Bibel so oft durchgelesen, dass ich schon lange keinem Leseplan mehr folge. Ich möchte immer erst Zeit mit Jesus verbringen, bevor ich die Bibel öffne. Ich danke ihm, ich höre ihm zu. Ich möchte wissen, worüber er heute mit mir reden will. Heute sagte er, ich solle im ersten Johannesbrief lesen. Schau mit mir in 1. Johannes 2. Meine Kindchen, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Jesus Christus sorgt für uns. Jesus ist die Lösung für unsere Sünden. Das Erste, was Johannes sagt, ist, meine kleinen Kinder. Er spricht die kleinen Kinder an, ebenso wie er an anderer Stelle die Erwachsenen und die Alten anspricht. Hier meint Johannes offensichtlich Menschen, die noch nicht erwachsen sind, die Babychristen. Es geht weiter. Ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Ist das nicht krass? Das bedeutet, ab dem Moment, wo ihr Christen seid, sollt und braucht ihr nicht mehr sündigen. Stark, oder? Wenn wir Christen werden, lernen wir doch erstmal im Geist zu wandeln. Und danach lernt man auch nicht zu sündigen, oder? Ach, wir haben das vollbrachte Werk des Kreuzes ziemlich verdreht. Das ist schlimm. Ich sage dir, was mich dabei so berührt. Denn diese Andachten sind ehrlich und offen. Was der Herr mir darüber offenbarte, war Folgendes. Der Herr sagte, Reinhard, du musst mehr lieben. Du musst gütiger den Menschen gegenüber sein, die im alten Bund stecken geblieben sind. Autsch, das tat weh. Das schmerzte sehr. Gott tadelte mich. Ich hatte vergessen, dass ich das selbst mal war. Auch wenn das 30 Jahre her ist, dass ich in religiösen Strukturen steckte. Der Herr sagte, Reinhard, sei geduldiger mit diesen Menschen. Vergiss nicht, wo du warst. Ich spürte diese Liebe des Herrn. Ich erinnere mich wieder, dass ich nicht immer im neuen Bund lebte. Es war der schmerzhafteste Prozess für mich überhaupt, in den neuen Bund hineinzukommen. Ich erkannte das vollbrachte Werk des Kreuzes. Ich war so dankbar. Ich wollte mein Denken nicht mehr in dieses religiöse Gefängnis stecken. Aber es war nicht einfach. Also muss ich auch die Menschen lieben, die noch in den Fesseln der Religion gebunden sind. Wir müssen liebevoll und geduldig sein mit den Menschen. Wir dürfen die Religion bekämpfen. Aber in Liebe. In der letzten Woche erzählte mir jemand von seinen Gefühlen. Ich bin sehr gern transparent. Und so sagte ich diesem Menschen, du läufst im Fleisch. Er entgegnete, ich drückte doch nur meine Gefühle aus. Ich antwortete, in Gefühlen zu laufen, ist Laufen im Fleisch. Ich gebe dir ein perfektes Beispiel. Wenn du in der gleichen Veranstaltung bist wie viele andere und die Musik beginnt, wenn du die Menschen dann fragst, werden viele sagen, sie spüren die Gegenwart Gottes, während andere nichts wahrnehmen. Unsere Gefühle sind kein guter Ratgeber. Wenn ich das Lied schon in der Kindheit kannte, kann das gute oder schlechte Gefühle auslösen. Dementsprechend urteile ich. Entweder spüre ich die Gegenwart Gottes oder auch nicht. Also, wir müssen den Menschen gegenüber, die noch in der Religion leben, freundlich und geduldig und liebevoll sein. Wir helfen ihnen, indem wir mit ihnen gemeinsam gehen. Der Heilige Geist wird uns leiten. Zurück zu 1. Johannes 2. Selbst wenn du ein Babychrist bist, brauchst du nicht mehr zu sündigen. Reinhard, können wir ein Leben ohne Sünde leben? Ja. Bist du bereit? Ich werde dir etwas sagen, was sehr gesund ist. Nicht einmal Gott kann dich freisetzen von den Dingen, die du liebst. Denn er greift nicht in dein Leben ein. Wenn du sündigst, kannst du Gott nicht dafür verantwortlich machen. Du musst die Verantwortung übernehmen. Das bedeutet, ich habe als Christ die Möglichkeit, ohne Sünde zu leben. Weil wir das vollbrachte Werk des Kreuzes so sehr verleugnet haben, verstehen wir das kaum. Wenn wir sündigen wollen, werden wir das tun. Wir müssen uns entscheiden. Wenn wir etwas nicht loslassen wollen, werden wir es weiterhin tun. Aber ich bin überzeugt, dass wahre Christen nicht sündigen wollen. Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, spüren instinktiv, dass sie nicht sündigen sollen. Was machen wir dann? Wir tun alles, um nicht zu sündigen. Das hat uns die Religion so gesagt. Viele Christen meinen dann, Sündenvergebung bringt mich in den Himmel. Aber alles andere ist meine harte Arbeit. Sie werden also durch Glauben errettet. Und nun tun sie alles, um ihre Sünde zu bekämpfen. Was passiert, wenn du Sünde bekämpfst? Die Versuchung zu sündigen wird immer größer, denn du kämpfst gegen die Sünde als Gewohnheit. Bis dein Herz sagt, ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich schaffe es nicht. Ich habe in meinem Leben mit etwa 1000 Pastoren gesprochen. Ein sehr einflussreicher Pastor hat lange versucht, Sieg über eine Gewohnheit in seinem Leben zu erringen. Er sagte zu mir, ich kann nicht mehr dagegen kämpfen. Ich liebe Jesus so sehr. Ich habe gefastet. Ich habe gebetet. Ich kann nicht mehr. Mein Herz tat so weh. Genau das ist die Geschichte, die rund um die Erde in der Religion geschieht. Wir denken in unseren Herzen, dass wir es schaffen müssen. Manche Menschen leben mit ihrer Sünde im Geheimen. Man kann sie verbergen. Nach außen hin wirken diese Menschen, als wäre alles in Ordnung. Im Geheimen spüren sie, dass die Sünde ihr Leben beherrscht. Man kämpft dauernd gegen die Sünde. Man fühlt sich falsch. Man bittet Jesus ständig um Vergebung. Man spürt, dass man so nicht auf Dauer leben kann. Deshalb fängt man an, das eigene Gewissen zu beruhigen. Man überzeugt sich selbst, dass das, was man tut, okay ist. Es ist so, wie wenn man das heiße Bügeleisen anfasst und tut, als wäre nichts. Man beruhigt das Gewissen. Das griechische Wort für das Gewissen beruhigen ist das Gewissen verbrennen. Das bedeutet, mit dem heißen Eisen eine offene Wunde zu berühren. Das führt bekanntlich zu einer schlimmen Verletzung, die dann eitert. Aber wenn man das immer wieder macht, fühlt man irgendwann nichts mehr. Dann kann man sündigen und spürt nichts mehr. Man lebt sein Christenleben mit einem beruhigten, verbrannten Gewissen. Es gibt auch Sünden, die man nicht so verbergen kann. Was geschieht dann? Wer seine Sünde nicht verbergen kann, der erfährt seitens der Kirche zweierlei Weisen, wie mit ihm umgegangen wird. Entweder man wird verurteilt oder gleich rausgeschmissen. Das ist kein Schuldzuschieben, sondern nur eine Beobachtung. Die eine Sünde wird verurteilt, die andere ist akzeptabel, wieder eine andere wird versteckt. Das ist schlimm. Ich weiß ein aktuelles Beispiel, die Homosexuellen. Für mich gibt es da herzensbrechende Geschichten. Das sind Menschen, die im christlichen Dienst standen, in großen, bekannten Diensten, sie kämpften mit ihrer Homosexualität. Meine Position dazu ist so: Ich glaube, dass Homosexualität Sünde ist. Aber auch Sex vor der Ehe ist Sünde. Doch was tun wir? Einmal schenken wir einem Menschen Gnade wegen seiner Sünde, doch einem anderen Menschen gestatten wir diese Gnade nicht. Wir unterscheiden zwischen den Sünden, wie wir sie beurteilen. Deshalb verlassen die Homosexuellen die Kirche, weil sie wissen, dass dort kein Raum für sie ist. Es geht hier ums Herz. Diese Menschen sagen: Ich wollte frei werden, aber ich schaffe es nicht, also gehe ich. Wie mein Herz da leidet, diese Menschen kämpfen so sehr um ihre Befreiung. Ich wünsche mir, dass wir aufhören zu urteilen. Jesus verurteilte nie, nie die Sünder. Schau in Johannes 8, 36. Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Johannes war der Einzige, der das schreibt. Wen der Sohn freisetzt, der ist wirklich frei. Viele verwenden diesen Satz so falsch. Jesus sagte nicht, dass wir frei sind, etwas zu tun, wie wir wollen. Er sagte vielmehr: Wenn ich dich freigesetzt habe von Sünde, dann bist du frei. Ich wurde für deine Sünde hingeschlachtet. Ich bin der Einzige, der das tun kann. Deshalb müssen wir nicht sündigen. Wenn wir das verstehen, können wir Menschen in die Freiheit führen. Schau in die Parabel vom gütigen Vater. Der Vater wartet auf die Verlorenen, dass sie umkehren und heimkommen. Sagte der Vater: Ich bin fertig mit dir. Nein, er wartet, dass alle heimkommen. Des Vaters Haus ist die Kirche, die Gemeinde, nicht der Himmel. Die Gemeinde ist das Haus des Vaters, alle sollen dorthin heimkommen. Wir müssen endlich aufhören, einander zu verurteilen. Es sind die Brüder, die einander verurteilen, die einander keine Hoffnung lassen. Wenn der Bruder den Vater repräsentiert, dem anderen keine Hoffnung lässt, auweia. Der Vater sagte dem älteren Bruder in der Parabel, dass das nicht sein Herz war. Wie können die verlorenen Söhne ins Haus des Vaters kommen, wenn der ältere Bruder in der Tür steht und die Tür bewacht und sie nicht hineinlässt? Du musst dich erstmal selbst auf die Reihe kriegen, bevor du kommen darfst. Das ist nicht das, was der Vater möchte. Gott gab mir ein prophetisches Wort, dass die verlorenen Söhne in die Kirche zurückkehren werden. Dann steht der gütige Vater in der Tür. Er heißt die verlorenen Söhne willkommen. Er umarmt sie und zeigt ihnen seine Liebe. Er flüstert ihnen zu: Mein kleines Kind, du brauchst nicht mehr zu sündigen. Vater, ich habe es probiert, ich schaffe es nicht. Schau, was Johannes sagt, das ist wundervoll. In 1. Johannes 2,1: Ihr kleinen Kinder, ihr braucht nicht zu sündigen. Dann schreibt Johannes weiter: Der große Bruder kommt und weist dich zurück. Nein, 1. Johannes 2,1: Wenn jemand sündigt, das muss nicht passieren, aber sollte es doch geschehen, wenn jemand sündigt, bist du gerecht, weil Jesus für dich vor dem Vater steht. Es ist so oft der große Bruder, der dasteht und urteilt. Nicht der Vater, der große Bruder betzt, er verurteilt. Ich habe ein Gefühl in meinem Bauch, ein heiliges Gefühl, Eine Erschütterung wird die Kirche ergreifen. Der ältere Bruder wird den verlorenen Sohn verurteilen. Aber der verlorene Bruder wird sich nicht fürchten, denn er kennt die Liebe des Vaters. Außerdem wird es eine Trennung in der Kirche geben, in die älteren Brüder und die Gemeinde der geliebten Söhne. Die Älteren werden ihr Ding weitermachen. Sie spielen ihr Spiel weiter in Selbstgerechtigkeit und verurteilen. Die Gemeinde Jesu Christi aber wird gefüllt sein mit den geliebten Söhnen, die verstanden haben, dass sie nicht sündigen müssen, weil sie vom Vater geliebt sind. Sie brauchen nichts zu verbergen, denn vor dem Vater steht Jesus, der alles regelt. Er sagt zum Vater: Dein Kind schaute gerade vom Kreuzweg, aber ich bin dafür gestorben, Vater. Es ist okay. Und der Vater weiß, was Jesus tat. Jesus tat alles, was möglich war. Ein Sohn, der das weiß, lebt in ewiger Gerechtigkeit. Man kann sich bei Gott nichts verdienen, sondern das Opfer am Kreuz gibt mir die Möglichkeit, nicht zu sündigen. Es ist vollbracht. Wenn du also ein kleiner Christ bist, Jesus hat alles für dich vollbracht. Du bist frei, du bist der geliebte Sohn. Viele Menschen sagen mir, dass das kraftvollste Buch, das ich geschrieben habe, vom Sieg über die Sünde handelt. Auf Englisch heißt es einfach frei. Schau, das nächste Statement von Johannes ist großartig. Vers 1. Jesus selbst ist der Fürsprecher. Das griechische Wort für Fürsprecher sein bedeutet eigentlich beschwichtigen, besänftigen. Jesus ist der Beschwichtiger. Er bringt alles zum Frieden. Es ist vollkommen erledigt. Das ist Jesus für uns. Jesus schaut auf dich und deine Sünden und sagt: Es ist alles in Ordnung. Und Gott sagt: Was mich angeht und die Sünde und das Böse in der Welt, da ist alles in Ordnung. Das Opfer Jesu reicht aus. Das gilt für uns und für die ganze Welt. Deshalb ist es unsinnig, um Vergebung der Sünden zu bitten oder um den Sieg über eine Sünde. Es hilft nicht zu beten und zu beten und auf eine Erweckung zu hoffen. Nein, wir erleben Frieden in Christus, wenn wir sein Opfer annehmen. Wir sind in seinem Frieden. Da ist Sieg, da ist Freiheit, wo der Sohn mich frei macht. Ich muss nicht mehr sündigen. Es gibt so viele Menschen, auch Homosexuelle, die des Kämpfens müde sind, weil wir die älteren Brüder waren, aber nicht den liebenden Vater repräsentierten. Wenn wir eine Gemeinde sind, wo die Kinder an der Tür stehen und die Sünder empfangen, dann werden die Menschen zum Haus des Vaters laufen, um umarmt zu werden und in Empfang zu nehmen, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Es gibt Frieden mit dem Vater. Dann werden sie erleben, dass da Freiheit von Sünde ist. Amen.